Ganz gewiss habe ich nicht versucht, mir das Leben zu nehmen. Nein, ganz gewiss nicht. Ganz gewiss habe ich nicht versucht, mir das Leben zu nehmen. Das Leben zu nehmen. Sie werden es missverstehen, weil es, ich meine, auf eine gewisse Art und Weise ist es das ja auch. Missverständlich, meine ich. Missverständlich ist es schon, für Sie jedenfalls, für jemanden wie Sie. Ich meine, das soll jetzt keine Beleidigung sein. Ich hoffe nur, Sie hören es nicht als eine Beleidigung. Aber entschuldigen Sie, ich muss meine Gedanken ordnen. Da ist mir so manches durcheinander gefallen. In meinem Kopf, meine ich, da herrscht gerade Roulette. Wenn Sie wissen, was ich meine, da hat einer die Kugel ins Rollen gebracht. Ja, guter Vergleich, Sie haben recht, ja. Ich schätze, ich war das. Und so kann es einem gehen, sehen Sie. So kann es kommen, wenn man denkt, für das Rot gilt das Gleiche wie fürs Schwarz. Wenn Sie Probleme haben, mich zu verstehen, drehen Sie nur am Lautstärkeknopf. Ja, gewiss doch. Das funktioniert ganz prima. Aber seien Sie vorsichtig, kommen Sie mir nicht an meine Feineinstellung. Sonst verlieren Sie mich und wenn ich dann einfach aufhöre, etwas zu sagen, finden Sie meine Frequenz niemals wieder. Ich weiß gar nicht recht, ob ich Ihnen überhaupt auf die Sprünge helfen will. Ich bin hierher gebracht worden. So wie ich jetzt bin, so wie mein Kopf jetzt ist. Ich kann mit Ihnen sprechen oder es auch bleiben lassen, ganz wie es mir gefällt. Verstehen Sie, ganz wie es mir gefällt. Ich bin jetzt kein Mensch mehr. Sie können mich nicht mehr so einfach vorführen lassen und glauben, mich mit Haft zu erschrecken. Denken Sie darüber nach, was Sie tun. Sie sperren ein Radio ein, mein Lieber. Ich bin kein Mensch mehr. Sie können mit mir reden, aber haben Sie schon einmal davon gehört, dass ein Radio zuhört? Ich meine, wenn Sie sich unbedingt vor Ihren Kollegen lächerlich machen wollen, indem dass Sie ein Radio anbrüllen, bitte sehr, das macht mir nichts mehr aus. Nichts mehr. Es hat geregnet. Und ich habe beim offenen Fenster gesessen und gesehen, wie der Himmel sich verdunkelte. Und gedonnert hat's. Aber weit weg, weit, weit, weit weg. Ich habe die Regentropfen auf meinen Händen gespürt, die in mein Zimmer gezogen wurden und jeder von ihnen traf mich stechend, als wäre meine Haut schon damals von einem leichten Spannungsfeld umgeben gewesen. Und ab und zu wehte eine kleine Böe noch mehr Regen in mein Zimmer und mir war, als flögen Funken rings um mich her. Schon damals habe ich daran gedacht, Musik zu denken, Geräusche zu denken. Denn mehr braucht es dazu nicht, ein bisschen akustischen Firlefanz, um die Ödnis aufzuheben. Lass sie alle ihren Mund halten, dachte ich. Und stattdessen werde ich meine Seele senden. Auch wenn es finster wird. Und es mich mein Blut kostet, das zu tun. Und ich es tauschen muss gegen die versiegende Quelle einer Batterie. Und ich dachte, die hellste Lampe verglüht am schnellsten. Es gibt keinen Weg hier raus. Es genügt nicht, die regennassen Finger in das Gehäuse zu stecken, aber wie soll ich das Geheimnis verraten? Ich kann es nicht. Ich spreche nicht. Was Sie hören, ist, was ich denke. Ich kann mir nicht vorher überlegen, was ich denken will, denn Sie würden das hören. Darum kann ich Sie auch nicht bewusst anlügen. Sie würden es hören, wie ich innerlich den Vorsatz fasse, Sie zu belügen, und damit wüssten Sie, woran Sie sind. Ich weiß, dass ich eigentlich nicht so richtig sende. Man kann mich nur aus diesem einen Radio hören. Und darum möchte ich Sie auch bitten, dass Sie jetzt immer jemanden da haben, solange die Batterie noch reicht, dass immer jemand da ist und zuhört. Aber bitte, nehmen Sie es nicht auf. Ich bitte Sie darum, nehmen Sie dies nicht auf. Sie hören nicht mehr zu, wenn Sie es aufnehmen. Sie verlassen sich auf die Aufnahme und hören nicht mehr richtig zu. Sie verlassen sich darauf, alles noch einmal abspielen zu können. Sie verlassen sich auf eine Kopie. Wo Sie doch hier das Original haben. Nichts ist wie das Original. Nichts ist beim zweiten Mal so wie beim ersten Mal. Ich gebe Ihnen das erste Mal. Machen Sie sich ein zweites Mal, betrügen Sie sich selbst. Und niemand wird es glauben, dass ein Radio zu Ihnen redet. Und ich werde nichts sagen, an das Sie sich später nicht werden erinnern können, wenn Sie mir jetzt nur gut zuhören. Ich rede zu Ihnen nicht mit Worten. Ich rede zu Ihnen mit... Wir haben alles zerstört. Wir haben alles zerstört.